Sag, o Allah, Erschaffer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, du wirst zwischen deinen Dienern über das richten, worüber sie uneinig zu sein pflegten.